Als Hornsbruch diese Worte schrieb, da umwehte ihn die Leichenluft des Hauses, aus dem er in letzter Stunde, ehe seine Seele völlig erstickt war, flüchtete. Wir wollen aus diesen Worten auch noch ein neues, die trostlose Einförmigkeit dieses Lebens lesen, die das Lebendige an sich schon so gut zu töten vermag. Wie sollten die Knaben in solcher Dressur da nicht schließlich alle die richtige, etwas geneigte Kopfhaltung, den Blick, der nie voll in des anderen Auge sieht, die gleichmäßige, nicht allzu leise, vor allem aber auch nie zu laute Stimme sich angewöhnen? Wie sollten sie nicht alle, wie die Pagoden, das Gleiche tun? Wie sollten sie je noch die Unheiligkeit befallen, irgendwelchen Unterschied unter den Leichen zu machen, eine verbotene Sympathie dem Einzelnen gegenüber zu empfinden? Ist doch kein einziger mehr ein Einzelner. Sie gleichen sich wie die Schneiderware eines jüdischen Warenhauses. Aber auch die Räume und ihre Einrichtungen, in denen er schläft und wohnt, sind einförmig. Damit trotzdem nicht das geringste Heimatgefühl zu ihnen erwacht, lässt man die Novizen Bett und Schreibpult immer wieder wechseln. Es ist alles gleichförmig genug. Eine Freude an der Abwechslung ist deshalb nicht zu fürchten. Endlose Tage in einer bleiernen Einförmigkeit, lange Jahre hindurch, machen ihm die ganze Umwelt unsagbar langweilig. In dieser bleichen Farblosigkeit des Leichenlebens flüchtet der arme Kranke immer wieder in die Halluzinationen der Exerzitien, die im Vergleich zu diesem inhaltsleeren Ordensleben ihm inhaltsreich, ja von dramatischer Wirkung scheinen. Aber das will ja der Orden, sagt der Pater lächelnd, wenn er diese Wirkung sieht. Unter solchen Verhältnissen ist der Novize nach 2 Jahren schon reif, seine 3 Gelübde abzulegen. Wegen der anscheinend völligen Übereinstimmung dieser Gelübde des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit mit jenen vieler katholischer Orden überraschen den oberflächlichen Kenner des Jesuitenordens die eigenartigen Aufnahmegesetze. Sie bestimmen nämlich, dass zwar ein Mörder aufgenommen werden kann, Zitat, falls der Orden den Mord nicht als solchen ansieht und der Mörder dem Orden durch seine Anlagen ganz besonders gute Dienste zu leisten verspricht, Zitat Ende. Andererseits darf aber ein Mönch, der die gleichlautenden Gelübde einem anderen Orden geleistet hat, nicht aufgenommen werden. Diese merkwürdige Ausschließung der Mönche erklärt sich zwar zum Teil aus dem erbitterten Kampf der katholischen Orden gegen die wirtschaftlichen Schädigungen und dem Verdrängen, das sie von Seiten der Söhne Mariens erfuhren. Zum Teil erklärt es sich aber aus dem völlig anderen Sinn der jesuitischen Gelübde. Sie verlangen einen Art anderen Gehorsam und eine Art andere Askese. Der Gehorsam ist nach Ablegung der Gelübde ein wesensanderer als in der Zeit des Noviziats, doch hat das Hypnotisieren bei den Exerzitien ihm vorgearbeitet. War der blinde Gehorsam der Tat die erste Stufe, so wird nun die zweite und dritte verlangt. Das Abtöten des Willens ist die zweite, das Abtöten des Gewissens, des Denkens und Urteilens die dritte Stufe. So bedeutet dieser Gehorsam die völlige Aufgabe der königlichen Freiheit des Menschen, in jedem Tun Gott geeint zu sein, und dies gerade unter der Vortäuschung als Erfolge der Gehorsam nur um Gottes Willen. In all den Geheimorden, die der Jude in den jüdischen Konfessionen begründet hat, in denen der Leiter als Gott oder Christus quasi Präsenz und die Befehle aller Oberen als unfehlbare Gottesbefehle angesehen werden, wird dieser blinde Gehorsam, zweite und dritte Stufe, unter Anwendung der gleichen, eigenartigen Bilder befohlen. Dies ist kein Zufall, sondern hat sehr ernste Gründe, denen nur der Psychiater auf die Spur kommen kann. Gerade wenn sie ein Leichnam wären, der sich überall hintragen lässt, wie ein Stock eines Greises soll der Ordensbruder dem Befehl gegenüber sein. Seien wir also so, als wären wir gänzlich tot, heißt es. Mit diesen Bildern für den Gehorsam haben es diese Orden erreicht, dass von Jahr zu Jahr der Jesuit im Augenblick des Befehles so sicher und so ohne jedes innere und äußere Zaudern handelt wie eine Maschine. Die heutigen Maschinen der Fabriken arbeiten auch vernunftbegabten Wesen gleich, aber wenn auch die Arme wie Hände greifen und wenn auch ein fertiges Werk aus dem Rohstoff geschaffen wird, so spielt sich doch alles zwangsläufig ab, weil das Gehirn des Erfinders alles bis ins Einzelne erdachte und festlegte und die Maschinen nur arbeiten, nicht denken können. Im gleichen zwangsläufigen Geschehen soll sich die Ausführung der Befehle im Jesuiten abspielen. Seine Vernunft darf er nur gebrauchen wie die Maschine ihrer Arme. Es ist nun gänzlich falsch zu glauben, dass der Mensch sich ganz allmählich und schrittweise in völlig gesunder Geistesverfassung einem solchen Gehorsam angewöhnen könne. Reste des eigenen Urteils über den Befehl würden trotz sofortigem Gehorsams immer zurückbleiben, wie dies zum Beispiel die Soldaten im Kriege bei dem straffsten und widerstandslosesten Gehorsams an sich erfuhren. Ob der Angriffsbefehl, ob der Patrouillenritt hohen Wert hatte, darüber sich Gedanken zu machen, unterließen die Soldaten, sofern sie nicht schwachsinnig waren, trotz allem straffen Gehorsam nicht, den sie sehr wohl als unerlässlich für das Gelingen des Kampfes anerkannten. Nein, Jesuitengehorsam kann nicht allmählich erlernt werden. Er wird entweder von einem Jesuiten nie erlernt, weil er nicht in veränderte seelische Verfassung kam, er bleibt dann zeitlebens ein unzuverlässiger, ein sündhafter Jesuit, oder aber die gegebenen Bilder für den blinden Gehorsam, zweite und dritte Stufe, haben ihre gewollte Wirkung, dann bedarf es keines mühsamen Erlernens. Welches aber ist diese Wirkung?